Die Berlinerinnen und Berliner haben sie eindeutig abgewählt, die Große Koalition. Große Verluste bei SPD und CDU. Trotzdem bleiben die Sozialdemokraten stärkste Kraft. Der regierende Bürgermeister und SPD-Chef Michael Müller versucht eine Erklärung. Die ganze Flüchtlingsfrage spielt für die Wähler auf jeden Fall eine Rolle. Und insofern weiß ich, dass wir da natürlich etwas zu tun haben, auch gerade jetzt bei den Integrationsaufgaben, aber auch die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, mit der Mietensituation vernünftig umzugehen, die gebührenfreie Bildung auszubauen, das bleibt in Berlin auf der Tagesordnung. Michael Müller wird in den nächsten Tagen alle außer der AfD zu Sondierungsgesprächen einladen, auch den bisherigen Koalitionspartner CDU. Große Hoffnungen auf eine erneute Regierungsbeteiligung können sich die Christdemokraten allerdings nicht machen. Spitzenkandidat Frank Henkel. Natürlich stehen wir zur Verfügung für Gespräche, aber wir sind auch realistisch. Und sollte es alles anders kommen, dann gilt es jetzt, dass wir uns schnell sortieren und ganz entschlossen dieses drohende Linksbündnis unter Druck setzen. Einen großen Wahlerfolg kann die Partei Die Linke feiern. Nach einer Legislaturperiode in der Opposition stehen die Zeichen jetzt auf Regierungsbeteiligung. Die Linke hat weniger Stimmen als erwartet an die AfD verloren. Spitzenkandidat und Parteichef Klaus Lederer. Unter extrem schwierigen Bedingungen, also bei einer massiv gestiegenen Wahlbeteiligung, dermaßen zuzulegen, das ist für uns ein ganz großartiges Ergebnis und darüber freuen wir uns natürlich. Die AfD zieht aus dem Stand mit einem zweistelligen Ergebnis in das Abgeordnetenhaus ein. Wie erwartet, holte sie viele Stimmen am Stadtrand und in den östlichen Bezirken. Spitzenkandidat Georg Pasterski. Wir haben erneut einen großen Vertrauensbeweis der Wähler erhalten. Wir freuen uns darüber sehr, aber ich muss auch sagen, wir dürfen nicht abheben. Es ist nur ein Zwischenschritt zu einem viel, viel größeren Ziel. Wir wollen, dass hier in die Bundesrepublik Deutschland nach Berlin wieder Recht und Ordnung und Freiheit einkehren. Ein weiterer Wahlsieger, für viele überraschend, ist die FDP. Mit einem einzigen Thema, der Offenhaltung des Flughafens Tegel, übersprangen die Liberalen die 5%-Hürde. Spitzenkandidat Sebastian Schayer. Das war natürlich für die Freien Demokraten in Berlin ein großer Moment. Deswegen haben wir uns auch Luft gemacht und gejubelt. Aber jetzt geht es dann auch wieder darum, die Themen anzugreifen und parlamentarische Arbeit ganz solide voranzutreiben. Die Grünen haben auf eine Regierungsbeteiligung hingearbeitet. SPD-Chef Müller hatte sich im Wahlkampf für Rot-Grün ausgesprochen. Spitzenkandidatin Ramona Popp zur Lage nach der Wahl. Wir erleben vor allem so eine Art Zeitenwende hier in Berlin. Es gibt tatsächlich nicht mehr die großen führenden Volksparteien und die anderen sind so kleine Koalitionsbeiboote. Es wird vermutlich eine Koalition sein, in der die Partner stärker in einer ähnlichen Größe unterwegs sind. Das erfordert auch ein neues Miteinander. In der Hauptstadt wird nur ein Dreierbündnis möglich sein. Die Zeichen stehen auf Rot-Rot-Grün.